Morning, good morning, good morning, my wonderful family all over the world. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine wunderbare Familie auf der ganzen Welt. So, remember what I said yesterday? Erinnerst du dich an das, was ich gestern gesagt habe? That the church was not just a group of people getting together. Die Gemeinde war nicht nur eine Gruppe von Leuten, die zusammenkamen. They sang some songs, listened to somebody preach, and then they put the offering together and went home. Ein paar Lieder sangen, jemandem beim Predigen zuhörten, ein Opfer zusammenlegten und dann nach Hause gingen. They shared things with one another. Sie teilten Dinge miteinander. They even sold things to help those who had less. Sie haben sogar Dinge verkauft, um denen zu helfen, die weniger hatten. They understood that it is our Christian duty to take care of one another. Sie verstanden, dass es ihre christliche Pflicht ist, füreinander zu sorgen. It is so beautiful. Das ist so schön. Then if you study church history, wenn du Kirchengeschichte studierst, you will find out that the early church was known primarily for two things. Findest du heraus, dass die frühe Gemeinde vor allem für zwei Dinge bekannt war? For their radical generosity, für ihre radikale Großzügigkeit and also for their incredible unconditional love they had for one another. Und auch für ihre großartige, bedingungslose Liebe, die sie füreinander hatten. I wonder where they got that from. Ich frage mich, woher sie das hatten. Could it be that they got it from Jesus? Könnte es sein, dass sie es von Jesus übernommen haben? Look, Jesus told them very clearly. Jesus sagte es ihnen ganz klar. I give you a new commandment. Ich gebe euch ein neues Gebot. That you love one another. Dass ihr euch untereinander liebt. As I have loved you. Wie ich euch geliebt habe. So obviously the church, they copied that. Das hat die Gemeinde offensichtlich übernommen. The other thing was, die andere Sache war, that Jesus did not gather for himself material goods and didn't care for his disciples. Dass Jesus für sich selbst keine materiellen Güter sammelte und nicht um seine Jünger besorgt war. See, they were 12 men walking together with Jesus and they all had everything together. Es waren 12 Männer, die gemeinsam mit Jesus unterwegs waren und sie teilten alles miteinander. Now, I'm not saying that every Christian in anywhere in the world is supposed to live like that. Ich sage nicht, dass jeder Christ überall auf der Welt so leben soll. Aber zumindest müssen wir diese Herzenseinstellung haben, dass wir uns so umeinander kümmern. I really, really do believe, ich glaube wirklich, that if I'm part of a Christian community, dass wenn ich Teil einer christlichen Gemeinschaft bin, I have abundance, prosperity, and my brother has poverty, I believe I sin against him if I don't share. In der ich Überfluss und Wohlstand habe und mein Bruder in Armut lebt, ich mich gegen ihn versündige, wenn ich nicht mit ihm teile. And I've heard all of the arguments. Ich habe all diese Argumente gehört. And I left community for I don't know how many years of my life. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre meines Lebens in einer Gemeinschaft gelebt. And yes, I've seen that. Und ja, ich habe es erlebt. The ones who love to quote the Bible verse of Acts 4, they had all things in common. Diejenigen, die gerne den Bibelvers aus Apostelgeschichte 4 zitieren, sie hatten alles gemeinsam. Are usually those who have nothing and are lazy and don't want to work. Sind meist diejenigen, die nichts haben, faul sind und nicht arbeiten wollen. They love that verse. Sie lieben diesen Vers. Because they have nothing to give, they only want to take. Weil sie nichts zu geben haben, sie wollen nur nehmen. But I still believe that that doesn't justify the way we live church. Aber ich glaube trotzdem, dass dies nicht die Art und Weise rechtfertigt, wie wir Gemeinde leben. When we started these Christian communities in Austria, als wir christliche Gemeinschaften in Österreich gegründet haben, yeah, we taught the people. Lehrten wir die Menschen Folgendes. You give according to your ability and you receive according to your need. Du gibst, was du kannst und du empfängst, was du brauchst. Everybody has ability to bring something into the community. Jeder hat die Fähigkeit, etwas in die Gemeinschaft einzubringen. There is something really beautiful when a church lives as a true church family. Es ist wirklich etwas Schönes, wenn eine Gemeinde als echte Gemeindefamilie lebt. And I believe that today this is one of the greatest challenges. Und ich glaube, dass dies heute eine der größten Herausforderungen ist. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because the world is simply getting more selfish by the day. Weil die Welt einfach von Tag zu Tag egoistischer wird. Every day people are becoming more individualistic. Jeden Tag werden die Menschen mehr und mehr zu Individualisten. Don't you think that exactly in this situation like this, the church should shine brighter than ever before? Meinst du nicht, dass die Gemeinde gerade in einer solchen Situation heller leuchten sollte als je zuvor? I think so. Ich denke schon. For instance, zum Beispiel, before Daniel got married, bevor Daniel heiratete, Daniel lived with us for about 6 years. Lebte er etwa 6 Jahre lang bei uns. It was really cute. Das war wirklich nett. I tell you what was cute. Ich sage dir, was nett war. When Daniel got married, als Daniel heiratete, our son Clayton got upset. War unser Sohn Clayton aufgebracht. He said, Dad, why does he have to move into an apartment with Anna Lydia? Papa, warum muss er mit Anna Lydia in eine Wohnung ziehen? We have a bedroom here. Wir haben doch hier ein Schlafzimmer. I said, son, he's getting married, he's starting his own family. Ich sagte, Sohn, er heiratet und gründet seine eigene Familie. Just to experience living together, caring for one another. Es war für ihn einfach eine Erfahrung, zusammen zu leben, füreinander da zu sein und füreinander zu sorgen. I remember, he had a car and we had a car. Ich erinnere mich, Daniel hatte ein Auto und wir hatten ein Auto. But we lived like, the key hangs there, and it wasn't like, his car, our car, it was, we together as a family have two cars. Aber wir lebten nach dem Motto, der Schlüssel hängt da und es war nicht so, sein Auto, unser Auto, sondern wir haben zusammen als Familie zwei Autos. And if we live with the right heart and understanding how church family is supposed to function. Und wenn wir mit dem richtigen Herzen und der Einstellung leben, wie die Gemeindefamilie funktionieren soll, either everybody is poor or nobody is poor. Sind entweder alle arm oder niemand ist arm. But today we are so far from that. Aber davon sind wir heute so weit entfernt. And one of the reasons why it was more harm than good for them to meet together. Einer der Gründe, warum es mehr schadete als nützte, dass sie zusammenkamen, war, because they were a church family, but didn't live as a church family. Dass sie zwar eine Gemeindefamilie waren, aber nicht wie eine Gemeindefamilie lebten. And this is something that we have to really learn. Das ist etwas, das wir wirklich lernen müssen. Again, I'm not telling you that everybody has to live together in one big community. Noch einmal, ich will damit nicht sagen, dass wir alle in einer großen Gemeinschaft zusammenleben müssen. But I'm telling you, if we meet together and ignore that we are a family, we are in danger. Ich sage, dass wir in Gefahr sind, wenn wir zusammenkommen und ignorieren, dass wir eine Familie sind. And this is what happened in Corinth. Und genau das ist in Korinth passiert. They met together as a church family, but they did not have the heart of the church family. Sie trafen sich als Gemeindefamilie, aber sie hatten nicht das Herz einer Gemeindefamilie. And tomorrow I'm going to tell you something very interesting about the gospel that Jesus told the disciples to preach. Morgen erzähle ich dir etwas sehr Interessantes über das Evangelium, das Jesus den Jüngern zu predigen auftrug. See you tomorrow. Bis morgen.